C2D. Ob es nicht schon viel zu spät für eine Behandlung ist? Meine Mutter glaubt, dass es ihr vielleicht ohne Therapie noch eine Zeit lang gut geht. Schauen Sie, ich habe zurzeit fast keine Beschwerden. Und wenn ich dann diese schlimmen Medikamente bekomme, kann ich ja nichts mehr machen. Sie denken an die Nebenwirkungen der Chemotherapie. Ja. Und ich bin ganz allein zu Hause. Mein Sohn lebt in der Schweiz. Also Mutter, natürlich kann ich nicht jeden Tag kommen. Darum geht es ja auch nicht. Sie haben Angst, dass Sie durch die Behandlung Ihre alltäglichen Dinge nicht mehr erledigen können. Ganz genau. So eine Perücke ist mir ja egal. Aber alle sagen, dass einem ständig übel ist. Dass man sich übergeben will, aber nicht kann. Dass man müde ist und keinen Hunger hat. Wissen Sie, ich bin jetzt 73. Frau Stingel, ich kann Ihre Ängste sehr gut verstehen. Und die Symptome, die Sie gerade aufgezählt haben, gehören auch zu den möglichen Nebenwirkungen, die auftreten können. Ob sie auftreten, hängt natürlich von den Medikamenten ab, die Sie bekommen und wie hoch sie dosiert werden. Und mittlerweile gibt es wirklich sehr gute Medikamente, mit denen man einen Brechreiz lindern kann. Sie finden es aber schon richtig, dass meine Mutter eine Chemotherapie bekommen soll? Ja, das sehe ich als die geeignete Therapie. Schauen Sie, wir besprechen mit Kolleginnen und Kollegen unserer und aller beteiligten Kliniken, welches die sinnvollste Therapie ist. Nicht nur bei einem bestimmten Krankheitsbild, sondern auch für den jeweiligen Patienten. Ja, das haben Sie mir letzte Woche sehr gut erklärt. Aber manchmal kommen Zweifel auf, wissen Sie? Und deswegen ist es auch gut, dass wir noch einmal miteinander sprechen. Vor allem möchte mein Sohn, dass ich auf jeden Fall so eine Patientenverfügung mache. Ich möchte nicht an Apparaten hängen, wissen Sie? Das ist grundsätzlich eine gute Idee. Wir haben hier im Haus eine hervorragende Sozialberatung, die ich Ihnen nur empfehlen kann. Ich habe hier die Verfügung vom Bundesjustizministerium heruntergeladen. Und es geht ja eigentlich nur um diese ganzen lebensverlängernden Maßnahmen. Haben Sie denn schon mit Ihrer Mutter darüber gesprochen? Wir sind uns da schon völlig einig, dass sie das nicht möchte. Unabhängig davon, dass ich Ihnen eine Beratung empfehle, können wir ein paar wichtige Aspekte dieser Verfügung besprechen. Vor allem, was die sogenannte Apparatemedizin betrifft. Ja, wissen Sie, zu Ihnen habe ich jetzt Vertrauen. Und da will ich das jetzt auch klären.